오케이. 오케이. 오케이. Egal ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Ganz egal was ihr macht, was ihr redet, was ihr sagt, wir machen unser Ding und geben immer Gas. Die Bremse wird gedrückt, wenn wir in Rente sind. Aber bis dahin rappe ich, weil ich kein Ende find. Mir macht es Spaß, den Hatern auf die Nerven zu gehen. Du denkst, du wärst besser als ich, aber warum kann ich dich dann im Rückspiegel sehen? Also Neider und Hater, genießt den Song, denn ich weiß, er ist für euch geiler als ein Zucker in der Bock. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal ob ihr hatet oder lacht, ganz egal was ihr macht, wir haben unseren Spaß. Uns geht es gut, wir machen Business. King Shock, JPP, wir machen Business. Okay mein Bruder Schock, zeig dir wie's geht. Ein Italiener mit Ehre, aber trotzdem stolz, dass er in Deutschland lebt. Jeder will Fame, doch wir machen Business. Für uns geht es aber nicht um Cash und Bitches. Ihr hatet, weil wir nicht so sind wie sie. Wir sagen, was wir denken, das ist für euch ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel, wie wir rappen, ein bisschen zu viel, wie wir texten. Ich will nicht arrogant sein, doch wir sind einfach die Besten. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches. Wie es redet, aber uns ist egal, ob sie haten, auch wenn sie neiden. Ihr könnt Texte schreiben und sie wieder zerreißen. Ihr könnt Welle schieben, während wir in der Sonne liegen. Wir bringen Rap fürs Volk, unsere Ziele sind gesetzt. Ich würde einfach mal sagen, wie wär's mit Gold? Ihr könnt machen, was ihr wollt, denken wie ihr wollt. Uns ist egal, weil bei uns der Ruhe rollt. Uns ist egal, ob ihr hatet oder lacht, wir machen unser Ding. Scheißegal, was ihr sagt, uns geht es gut. Wir machen Business, ganz egal, was ihr macht, wir rappen ihr Bitches.